Hallo, meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, ihr hattet noch einen schönen Sonntag. Ich komme gerade wieder aus dem Gym. Heute war Brust. Ja, war wieder sehr gut. Dann ist man abends auch richtig schön entspannt, wenn man sich da ein bisschen verausgaben konnte. Und ja, es geht weiter. Jetzt muss ich auch wirklich sagen, seitdem ich wirklich für mich alleine lebe, diese Stressfreiheit, die man halt so braucht, also dieser Sport und also die Anstrengung und der Ausgleich passt jetzt wirklich gut. Also jetzt habe ich die Anstrengung, kann auch in Ruhe schlafen, habe kein Gesabbel mehr von meiner Ex und dann merke ich so, die Gains kommen, ist ganz okay. Also könnte schlimmer sein. Ist jetzt nicht super, aber ist okay. Ja. Das Thema des heutigen Coaching-Videos. Ah, bevor ich damit anfange, ich wollte euch bitten, so viele Leute gucken meine Videos und ich kriege verhältnismäßig so wenig Daumen hoch. Ich würde euch bitten, gebt mir gleich den Daumen hoch zum Anfang dieses Videos, damit ihr es zum Ende nicht vergesst. Wäre ich euch sehr dankbar für, ist ja auch eine Art von Support von meinem Channel. Und wenn ihr YouTube sagt, dass ihr meinen Content gut findet, dann werde ich von denen auch entsprechend quasi durchgelassen, sodass meine Message mehr Männer erreichen kann. Das hier mal größer machen. So, ja, das Thema meines heutigen Coaching-Videos ist, warum ich eine solide 7 grundsätzlich einer 10, also auf der SMV-Skala, also von ihrem Sexual Marketplace Value vorziehen würde. Weil, ja, also ich denke mal, die Männer der Manosphere, die meinen Content gucken, haben die SMV-Diagramm schon mal gesehen, wie sich das verhält, mit welchem Alter und so weiter, wie da, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Werde ich auch nochmal ein Video zu machen, aber heute ist mir erstmal wichtig, einfach mal darüber zu reden, warum ich eine 7 grundsätzlich einer 10 vorziehen würde. Unter eine 7 würde ich aber auch nicht gehen. Das ist dann schon wieder, ich sag mal vorsichtig, ich will niemanden geringschätzen, es gibt alle Menschen haben ihre Daseinsberechtigung, aber ich sag mal vorsichtig, das ist dann nicht mehr mein Anspruch. Also unter einer 7 würde ich nicht gehen. Aber eine 7 ist für mich schon, und da hat ja auch jeder eine andere Herangehensweise. Wo sieht man sich selber? Das spielt da auch halt ganz gewaltig mit rein für das eigene Anspruchsdenken, was man wiederum auf der anderen Seite für einen Gegenpart bekommen kann. Und wie schätzt ihr den Gegenpart ein? Also für mich ist eine 7 immer noch ein attraktives, charismatisches Mädchen, Frau, alles das Gleiche. Solange sie volljährig ist, logischerweise. Also für mich ist eine 7 das Unterste an Frau, was ich akzeptieren würde. Nach meiner Skala ist trotzdem noch irgendwie attraktiv und charismatisch. Ich weiß, es gibt viele Männer, die gehen noch weiter runter. Unter einer 7. Und das wäre für mich also undenkbar. Das würde ich einfach nicht akzeptieren. Ich hatte schon das Niedrigste, was ich mal hatte, ist tatsächlich eine 7. Vielleicht hatte ich auch mal eine 6, als ich jünger war, muss ich gestehen. Einmal hatte ich wahrscheinlich auch mal eine 6. Obwohl ich das jetzt nicht mehr so transparent bewerten kann, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sage, ich hatte früher mal eine 6, die war früher wahrscheinlich wahnsinnig attraktiver, nur wenn ich die jetzt heute wiedersehe und das ist jetzt 20 Jahre her, dann ist sie natürlich zweimal durch die Wall gekracht und dementsprechend färbt das so ein bisschen meinen Eindruck, den ich von ihr früher hatte. Und deswegen würde ich sagen, also früher wird sie mit Sicherheit eine 7 gewesen sein, heute ist sie nicht mal mehr eine 4, 20 Jahre später. Also das ist auch heftig, was man dann mit der Lebenserfahrung, wie man dann durch die Zeit durchschauen kann. Das ist hochinteressant. Ja, also warum würde ich eine solide 7 einer 10 zum Beispiel vorziehen? Ich hatte schon 10. 10, okay, sagen wir das mal, ich muss das nochmal kurz erläutern. 10 sehe ich gar nicht. Also kein Mädchen ist eine 10. 9,5 können wir aufrunden auf eine 10. Ganz keine Frage, kaufmännisch runden. Aber eine 10 ist für mich eigentlich überhaupt gar keine Frau. Weil wenn ich mir das dann... Eine 10 ist halt einfach perfekt, ein perfektes Wesen. Und wenn ich dann gucke, wenn ich mir die jetzt ausziehe und ich gucke mir die genau an, dann bin ich natürlich ganz pingelig bei einer 10. Da geht es um jeden Leberfleck, da geht es um alles. Da ist eine 10. Also wie gesagt, wir reden von 100%. Und deswegen sage ich, keine Frau ist 100%. Also sagen wir maximal eine 9,5, die wir sportlich runden können. Also reden wir ruhig weiter von 10, aber ich wollte das nur nochmal genauer erläutern. Ja. Also ich hatte, wie gesagt, schon diese besagten 10, diese 7, diese 8, diese 9 als potenzielle oder als Partnerin, als Bettpartnerin, als Beziehungspartnerin. Ich habe gesehen, wie sie dann, wie ihr SMV quasi sinkt, wenn man eine längere Beziehung mit so einer Frau hat. Beispielsweise, wenn man sie kennenlernt. Jetzt ist meine Ex beispielsweise, als ich die kennengelernt habe, die war, also sagen wir ruhig, sie war eine Ja, sie war definitiv eine 9,510. Für mich und auch für viele andere, das würde auch jeder bestätigen, der sie kennt. Also damals jetzt, als sie 28 war, 27, 25, Wahnsinn. Also wirklich von ihrer Schönheit. Und wie ich jetzt schon sage, man kann sich dafür halt auch nichts kaufen. Ne? Ist auch logisch, es ist halt nur ein schöner Schein. Und deswegen pflege ich auch immer zu sagen, eine wunderschöne Frau, so wie sie, ist letztlich und endlich wie ein Ferrari mit Motorschaden. Wunderschön anzusehen, fährt aber nicht und damit nutzlos. Steht in der Garage, wenn er angemeldet ist, kostet Steuern, Versicherung und so weiter. Aber du kannst nicht eine Runde damit um den Block fahren. Also witzlos. Dann doch lieber einen schönen Golf 6 GTI für 10k. Kannst du drauftreten, 200 PS, geht wie Sau. Ja. Deswegen, deswegen, das ist schon mal gerade die kleine Anekdote, warum ich eigentlich eine 7 einer 10 vorziehen würde. Das wusste ich aber damals auch nicht, weil damals dachte ich, boah, dieses Mädchen ist so schön. Das ist einfach toll. Für mich war das damals toll, muss ich wirklich gestehen. Ich war so, habe das so gedacht und dachte, boah, ich habe das schönste Mädchen, das hier rumläuft. Und das war für mich wie so ein Statussymbol. Also ich habe mich damit quasi, okay, ich kann dieses Mädchen haben. So, egal wo ich mit diesem Mädchen hingehe, jeder sieht, dass ich so eine Frau haben kann. War natürlich für mich, muss ich ehrlich sein, heutzutage lächerlich, aber damals war das für mich halt wirklich so ein Statussymbol, so ein Ferrari zu haben quasi. Und jetzt habe ich im Nachhinein natürlich gelernt, was mir damals immer nur so in Nuancen klar war, aber nie so durchdacht, beispielsweise die 7. Also es ist immer die Frage auch, wie verhält sich das im Verhältnis zu dem jeweiligen Mann? Also ich sage jetzt mal einfach, ich kann mich selber schwer einschätzen. Also wir Männer sind, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, ich bin jetzt in meiner Prime natürlich auf der SMV. Dementsprechend bin ich jetzt von meinem persönlichen Selbst eine 10. Natürlich gibt es Männer, die sind noch muskulöser, noch trainierter, noch einen besseren Waschbrettbauch und so weiter, kommen natürlich dann in der SMV auch über mir, das ist klar. Aber ich würde mich mal einfach als bescheidene 8,5 bezeichnen beispielsweise. So, wie gesagt, sollte jeder so selbst für sich definieren. Die eine Frau würde vielleicht sagen, ich bin eine 9, die andere Frau würde sagen, mein Gott, du bist nur eine 7, wieso bist du so arrogant? Aber okay, sagen wir einfach mal, ich sehe mich selbst als solide 8,59, also ich halte mich schon für eine ziemlich gute Partie. Dementsprechend ist natürlich jetzt der Widerhall, also die Resonanz, die ich jetzt bekomme von einer 7, die schaut natürlich zu mir auf, weil ich spiegel auch in die Welt raus, dass ich das oder jenes bin. Bedeutet, die schaut zu mir auf und sieht, oh, das ist ein Mann von Wert, der hat eine hohe SMV, der hat einen hohen generellen Status, der ist finanziell einigermaßen frei, der hat eine freie Zeiteinteilung, der kann viel, was ich so nicht kann. Und beispielsweise soll sich jetzt nicht überheblich anhören, aber viele Menschen müssen ja auf ein 5.000 € Auto beispielsweise Ewigkeit sparen oder müssen den finanzieren. Das ist für mich so, dann steht da ein Auto. So, wenn nicht mal ihr Vater das beispielsweise kann, dann schaut sie natürlich dementsprechend zu mir auf. Und das ist genau das, was diese Polarität ausmacht, auch zwischen den Geschlechtern. Und das habe ich für mich erkannt als Mann, was ich als Mann brauche. Alles andere ist inakzeptabel. Ist völlig, will man nichts mit zu tun haben. Man braucht diesen Unterschied, diesen Abstand halt einfach. Weil die Frauen wollen ja in der Regel einen Mann, der größer ist als sie, intelligenter ist als sie, stärker ist als sie, mehr Geld verdient als sie. So, den wollen sie. Und dementsprechend, den will auch die 10. Das ist genau, da geht die Gleichung dann halt irgendwann nicht mehr auf. So, und jetzt wollte ich nochmal zu diesem Gefälle kommen. Wenn ich jetzt also eine 9 zum Beispiel bin und meine Partnerin ist eine 7, dann möchte sie mir zeigen, dass sie also dann möchte sie sich mir dankbar zeigen, dass ich meine Zeit mit ihr verbringe, wenn sie zum Beispiel mit mir ins Bett geht. So, dementsprechend kriege ich von ihr eine gewisse Performance. Und diese Performance hatte ich schon, ist wirklich super. Also wenn ihr das richtig hinkriegt als Alpha-Mann, dann bekommt ihr von dieser Frau kurzzeitig, wie gesagt, kurzzeitig. Ich rede hier nicht von Beziehung. Da müsst ihr mich bitte richtig verstehen. Also es geht wirklich nur darum, als Mann seine Bedürfnisse zu bekommen, befriedigt zu bekommen. Um mehr geht es dabei gar nicht. Und es geht nicht um langfristige Beziehungen, davon rede ich nicht. Und da habe ich sowieso noch eine differenziertere Betrachtungsweise, weil ich habe sowieso für mich abgeschlossen damit. Ich kann nie wieder mit irgendeiner Frau zusammen sein. Ich will auch nie wieder mit irgendeiner Frau zusammen sein. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass ich nicht von der Frau verlangen würde, dass sie mit mir zusammen ist. Wenn sie mir fremdgehen würde, gut, weg, kein Problem. Wenn sie dummes Zeug erzählt, gut, weg, kein Problem. Wenn sie abends irgendwie Girls Night Out machen will im Club, gut, weg, kein Problem. Bleib gleich da, komm gar nicht wieder, interessiert mich nicht, hau ab. So, habe ich gar keine Zeit für. Das heißt, ich habe ein ganz neues Mindset entwickelt, was den Umgang mit Frauen angeht. Und ich sehe das also aus der absoluten Überlegenheit nur noch, wie ich das betrachte. Nur, dass ihr das bitte versteht. Und deswegen bin ich wieder da bei diesem Gefälle, dass das bietet dem Mann kurzfristig genau die Qualität, die er braucht. Langfristig bröselt das dann. Wir Männer sind auch mal schwach, wir sind auch mal nett und so weiter. Diesen maskulinen Frame zu halten, ja, wenn du das machen willst, kriegst du auch schnell einen Herzinfarkt. Das heißt, ich möchte einfach nur ich sein, wenn ich hier alleine bin. Ich möchte so sein, wie ich bin. Ich möchte nichts game. Ich möchte das so. Deswegen muss ein Mädchen, wenn die hier war, auch nach 3 Stunden wieder gehen. So, ganz einfache Geschichte. Dann bin ich auch fertig. Also so, dann muss sie weg. Weil das raubt mir den Frieden meines Geistes. Ich will damit nichts zu tun haben. So, ja, andersrum verhält sich das jetzt, wenn man jetzt eine 10 hat oder eine 9, so wie meine Ex beispielsweise, die muss ich mir nicht, die möchte sich mir gar nicht beweisen. Die geht mit dem Mindset ran, dass sie ist ja schon der Preis, also möge ich mich ihr gegenüber beweisen und ich muss ihr auch was bieten und ich muss ihre Erwartungen erfüllen, weil sie am Ende des Tages natürlich diese Bestätigung schon ihr Leben lang erfahren hat. Weil sie, wie gesagt, wahnsinnig hübsch war. Jetzt ist sie, das ist auch schon wieder 10 Jahre her. Das heißt, das ist sie auch nicht mehr. So, also es ist immer noch, für den normalen Bluepiller ist das immer noch eine Wahnsinnsfrau, das ist gar keine Frage. Aber für den Mann mit ein bisschen Redpill-Wissen, der weiß jetzt auch, gut, die ist 38, die ist durch die Wall gegangen. Was soll sie jetzt auch noch an SMV jetzt bei ihr noch kommen? Also wenn ihr euch diese SMV, dieses Diagramm von Rolo Tomasi, oder müsst ihr einfach mal googeln, ihr SMV-Diagramm bei Google. Ich werde nochmal ein Video dazu machen und da nochmal gesondert drauf eingehen. Aber ich wollte euch einfach nur zu verstehen geben, deswegen würde ich mich grundsätzlich für ein Mädel unter mir entscheiden, weil die ist einfach noch nicht so verwöhnt, die ist einfach noch nicht so narzisstisch gestört, weil da kann das Mädchen, da muss man auch ehrlich sein und eine Lanze für sie brechen, sie kann quasi auch gar nichts dafür. Also sie hat mir in der Beziehung erzählt, ja, ihr Ex-Freund hat schon gesagt, warum modelst du nicht, du bist so wunderschön, und der andere Mann hat schon gesagt, boah, du bist so hübsch, du könntest dies und das. Also ihr Leben lang hat sie gehört, du bist so hübsch und oh, und du bist so wunderschön und du könntest dies und du könntest modeln und guck mal, wie du aussiehst. Und dementsprechend musste sie natürlich nie Leistung bringen, weil einfach durch ihre Existenz, es hat gereicht, dass sie einfach morgens aufsteht, macht sich ein bisschen hier ihr Eyeliner, ein bisschen Lidschatten, macht sich ein bisschen zurecht, das war's, fertig. Dann ist sie so eine Frau, wo die Männer gegen Straßenlaternen laufen. Und weil die ist groß, die ist schlank, die, also wirklich von den Proportionen alles ganz wunderbar. Und dann verlieren die Männer natürlich den Verstand, weil sie durch diese Illusion nicht durchgucken können. Und da muss man auch ehrlich sein, da gebe ich ihr nicht immer hundertprozentig die Schuld für. Gut, dass sie das nicht reflektiert im Nachhinein. Ist halt Female Nature, weil sie sind halt emotionale Wesen, keine logischen wie wir Männer. Nur dementsprechend ist sie natürlich extrem verwöhnt. Und dementsprechend hat sie auch gar nicht irgendwie den Gedanken oder das Gefühl, dass sie sich für irgendeinen Mann in irgendeiner Form auch beweisen muss. Dass sie für einen Mann in irgendeiner Form irgendwas auch mal tun muss, dass es auch mal um den Mann geht. Das hat die von klein auf gar nicht mitbekommen. Und da sage ich euch, das hat keine 10 oder 9 mitbekommen. Vielleicht noch nicht mal eine 8, obwohl ich bei einer 8 noch, das müsste man alles ein bisschen differenzierter betrachten. Aber eine 9 oder eine 10, die kriegen so viel Aufmerksamkeit. Die gehen durch das Fitnessstudio bei uns durch, wenn das so ein Mädchen in dieser Kategorie ist. Und die merken von allen Seiten, wie die Männer nicht, gar nicht anders mehr können, wenn die da auf diesem Treppen, das ist sowas wie ein Laufband, so eine Treppe, kennt er wahrscheinlich, und dann überspringen die gerne noch eine Stufe und machen gerne noch einen größeren Step, so, und damit sie ihren Arsch richtig schön rausstrecken und diese Muskeln da hinten, oh, schön, und in ihren Leggings da ziehen sie richtig schön durch, mit offenen Stellen an der Seite und so, mit Sichtfenstern, damit man nochmal so ein bisschen Haut sehen kann. Also das ist schon alles so, und die kriegen wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Ich weiß ja, wie es ist. So, und die Männer dann untereinander, wow, wo ist die? Hast du ihren IG, also ihren Instagram-Account schon gefunden? Und das geht ja nur so unter diesen Bluepillern. Und dann finden sie ihren Instagram-Account und dann followen sie ihr. Sie followt dem aber nicht, weil ist halt einer von 60.000, der ihr followt. Das juckt sie halt nicht. 2.000 Männer schreiben darunter, oh, beautiful, gorgeous, awesome. Nur so ein Scheiß. Was für ein schönes Mädchen sie ist, mit Herzchen und Küsschen und so weiter, und dieses ganze Gesimpel da in Social Media, das ist einfach widerlich. Aber aufgrund dessen hat dieses Mädchen natürlich niemals das Gefühl, sie müsste irgendeinem Mann irgendwas Gutes tun. Niemals. Weil sie sieht ja seit jeher, dass die Männer sie auf dieses Podest stellen und sie bewundern und sie anhimmeln und so weiter. Und wie gesagt, ich bin sowieso raus, was das angeht. Für mich ist jede Frau unter mir, da wo sie hingehört. Und Eine Frau, die sich über mir weckt. Ich habe keine Zeit für sowas. Wirklich nicht. Ich muss mein Training machen, ich brauche meine Ruhepause, ich muss schlafen, ich muss mit dem Hund raus, ich muss mein Geschäft machen. Ich habe keine Zeit mehr für irgendwie sowas in dieser Art. Ich sehe das wirklich aus der Position der absoluten Dominanz und Überlegenheit und alles andere weg. Nicht mit aufhalten. So, wenn ich größer sein soll als eine Frau, erwarte ich, dass eine andere, mein Gegenpart kleiner ist. Wenn ich schlauer sein soll, erwarte ich, dass der Gegenpart dümmer ist. Wenn ich dominanter bin, erwarte ich, dass der Gegenpart devoter ist. Das ist doch völlig klar. Das ist doch die Polarität, das ist doch der Unterschied bei den Geschlechtern. Das ist doch das, was Anziehung ausmacht. Und das ist hier in unserer westlichen Welt völlig abhanden gekommen, bin ich komplett raus. So, aber wenn ich mal für eine kurze Aktion was brauche, dann würde ich immer gerne eine solide 7, ist immer was Gutes, kann ich euch empfehlen, weil die schaut noch, also wenn ihr jetzt so seid wie ich, ich weiß, wir Männer sind auch unterschiedlich, keiner kann was dafür, für das, was er am Ende ist, möchte ich auch gleich sagen, also ich möchte da niemanden gering schätzen oder hochschätzen, wenn du weiter oben bist, freu dich, wenn du weiter unten bist, auch gut, bist auch ein Mensch, musst auch irgendwie klarkommen. Es ist so in dieser Welt, keiner von uns hat sich irgendwie ausgesucht. Also ich möchte da niemanden geringschätzen oder auch niemanden auf den Schlips treten. Es ist halt so. Ich bin halt so, die anderen sind halt so, der Nächste ist halt so. Es gibt immer einen, der ist besser, es gibt immer einen, der ist schlechter. Deswegen, es soll kein Angriff gegen irgendwen sein. Ja, aber wie gesagt, eine solide 7 würde jetzt einem Mann wie mir natürlich maximale Performance bieten. So, die ist jetzt meinetwegen irgendeine Angestellte bei DM und räumt da die Regale ein. So, wenn die jetzt mein Way of Life und ja, der eine hat sich hier schon lustig gemacht über meine Einrichtung, der ganze Müll, ich sehe keinen Müll, aber unwichtig. So, wenn die jetzt meinen Lifestyle sieht und meine Möglichkeiten sieht, die ich habe, schaut die natürlich zu mir auf. Und ich bin der Preis und ich bin auf einem Podest. Und das spiegelt sich auch im Schlafzimmer wieder. So, und das ist genau das, was wir Männer wollen. So, die Frau bestätigt sich, dass sie mit so einem Mann wie mir beispielsweise ins Bett gehen darf. Und das ist was völlig anderes. Während die andere Frau, die wiederum eine 10 ist, die ist es einfach gewohnt, dass auch Millionäre, Anwälte, Ärzte, gegen die ich wiederum ein Würstchen bin, die zig Immobilien haben, ich kenne sogar einen Anwalt, der nimmt Flugstunden. So, der hat seine eigene kleine Privatmaschine, mit der er rumfliegt und so. Der hat natürlich eine ganz andere Möglichkeiten als ich, Frauen zu beeindrucken. So, wenn man das überhaupt will. Also, weil es ja auch Zeitverschwendung ist. Bringt dich auch nur von deinem Weg weg und von deinem Fokus und davon an dir selber zu arbeiten. Ja, deswegen will ich nur sagen, die 10, die werden von Männern aller, die 9, selbst die 8, wahrscheinlich sogar die 6. Aber so, es kommt immer darauf an, wo ihr selber seid. Und da würde ich sagen, eine 7 bis 8 ist für mich was Solides zu handeln. Wie gesagt, weiter runter gehe ich nicht. Das ist mein eigener Anspruch. Ich verkaufe mich auch nicht unter Wert. Aber von diesen Mädchen habe ich im Leben immer die maximale Performance bekommen. Und das ist natürlich eine gute Sache. Verhalten sich, soweit es denn für diese Frauen hier heute möglich ist, in kurzen Engagement sehr devot. Irgendwann kommt dann der Switch. Das ist klar, soweit dürft ihr es nicht kommen lassen. Das heißt, unter Wahrung aller Red Pill Vorsichtsmaßnahmen könnt ihr kurz mit diesen Frauen interagieren, das ist überhaupt gar keine Frage, aber dann müsst ihr euch auch wieder von der trennen, weil es macht halt auch keinen Sinn. Es geht halt wirklich nur darum, dass wir Männer dann mal auf unsere Kosten kommen. Und ich bin da auch ehrlich, ich sage den Frauen, so und so läuft's und so läuft's nicht. Und das macht die nur umso schärfer, wenn ich denen das so sage, weil die dann glauben, sie könnten mich ändern oder die könnten mich manipulieren, aber das läuft halt auch nicht. So, deswegen sage ich nur, und ist mir auch egal, ob ihr dieses Video seht, ihr macht's ja trotzdem. Deswegen muss ich nur sagen, also ich beispielsweise, das ist meine persönliche Meinung, wollte ich euch nur sagen, achtet darauf, dieses Gefälle. Weil dieses Gefälle oder Nicht-Gefälle oder Gefälle zu euch auch entscheidet, ob ihr derjenige seid, der den anderen bestätigen muss oder ob ihr derjenige seid, der bestätigt wird. Ich bestätige gar nichts. Ich bin der, der bestätigt wird. Ich denke, meine Message ist klar. Und der solltet ihr auch sein. Immer, immer. Hat jeder Mann verdient. Jeder von euch hat es verdient. Nur so und überhaupt nicht anders. Und wenn sie einmal anstrengend wird, ein Widerwort, irgendwas, sofort auf deine Position, aber ganz schnell. Wenn man das so rangeht, funktioniert das sogar tatsächlich ziemlich gut. Ja, Männer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Daumen hoch, wie gesagt, freue ich mich drüber. Schreibt mir wieder was in die Kommentare, ich freue mich auf euer Feedback. Und lasst mir ein Abo da. Teilt das Video unbedingt mit euren Freunden. Mir hat jetzt ein Bekannter geschrieben, dass er meine Videos richtig geil, hat mich richtig gefreut. Depa, Gruß an dich. Er hat mir geschrieben, dass er meine Videos mit einem Freund geteilt hat, der Wissen aus meinen Videos ziehen konnte. Der ist 16 oder 17 und er sagt, endlich behandelt mich meine Freundin jetzt wie ein Boss. Das heißt, der konnte das anwenden. Und wenn du das siehst, das freut mich natürlich von Herzen, muss ich sagen, wenn du das schon in so jungen Jahren jetzt verstanden hast, wie der Hase läuft und die Red Pill einfach genommen hast und diese ganze Philosophie der Manosphere und deinen eigenen Weg gehst und so weiter und das wirklich verstehst, dann freut mich das für jeden jungen Mann. Dann hast du alles mit 17, du kannst alles werden, du wirst Multimillionär werden, weil das, was du jetzt sparst mit diesem Wissen und das, was du jetzt bekommst von den Frauen, wenn du da so rangehst, super, super. Bin ich ja fast schon neidisch, dass ich sowas mit 17 nicht wissen durfte. Ich musste es halt wirklich mit der Peitsche lernen. Aber es freut mich, dass für dich diese Videos reichen. Also Grüße an euch alle Männer. Bis morgen. Tschüss.